Gestern vor 67 Jahren wurden die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Da hat mich gefragt, dieser deutsche Offizier, wie alt? Ich habe da spontan gesagt, 17. Hat er mich nach links geschickt. Seine Mutter und Schwester wurden nach rechts geschickt, in die Gaskammern und am selben Tag ermordet. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Guten Morgen, verehrte Hörerschaft. Eine Woche liegt hinter uns. Wir haben wie immer viel zu berichten und viel zu kommentieren. Etwa den Justizskandal hier in Spanien um den Richter Garzón. Zwei rechtsradikale Organisationen haben es geschafft, mit Hilfe eines anklagenden Richters eine Anklageschrift gegen den Richter Garzón zu formulieren und einzureichen, um eben diesen Richter anzuklagen, wegen Untersuchung der Verbrechen, des Völkermords und der Massaker des Franco-Regimes am spanischen Volk bzw. den politischen Gegnern des Faschismus. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Es ist so, als würde in Deutschland eine Nachfolgeorganisation der NSDAP einen Richter anklagen, der die KZ-Verbrechen des Nazi-Regimes untersuchen will. Spanien 2012. Ein Land, das vollgebaut wurde mit eitlen, unnützen Großbauprojekten, Flughäfen, Yachthäfen, Prestigegebäuden, Statuen für größenwahnsinnige Landesfürsten. Ein Land, in dem sich Bankiers zweistellige Millionenbeträge aus öffentlichen Subventionen in die Taschen stecken. Ein Land, in dem den Kranken die Betten unter dem Arsch weggezogen werden und die ärztliche Versorgung gestrichen wird. Ein Land, in dem korrupte Politiker den Schulkindern die Heizkosten wegnehmen, die Heizungen sprichwörtlich, wortwörtlich zudrehen und ihre Lehrer entlassen, um die internationale Zinswuchermafia aus Wall Street zu bedienen. Willkommen in Absurdistan. Spain is different, sagte der alte Faschist Fraga, der letzte Woche zu seinem Chef Franco gerufen wurde. Das sind die harten Geschichten. Es gibt natürlich auch manches Lustige, Nachdenkliche und Satirische hier im Niemandsland. Es gibt, wie immer, jede Menge Musik. Guten, besten Musikstoff im heutigen Niemandsland. Noch einmal guten Morgen allerseits. Unter anderem wird es um den Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen gehen. Die internationale Organisation, die sich konkret um die Pressefreiheit kümmert, um den Zustand der Pressefreiheit in allen Ländern weltweit. Und eine Organisation, die versucht, verfolgte, bedrohte Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Dann wie immer so gegen 11 Uhr unser Katastrophenblock bzw. die kommentierten Meldungen und Hintergründe im heutigen Niemandsland. Und in der zweiten Hälfte bzw. im letzten Viertel des Programms versuchen wir dann ein paar kulturelle Informationen, Tipps, Ereignisse und Hintergründe aufzuzeigen aus Musik, Film, Fernsehen, Literatur, Kino. All das erwartet Sie heute im Niemandsland. Herzlich willkommen noch einmal. Ich hörte auf zu spielen und ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. hält. Und wäre ich Politiker, ich sag dir, was ich tät. Ich hörte auf zu lügen und ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit einem Gebäude, das auch hält, das auch hält. Und wäre ich ein Gangster, ich sag dir, was ich tät. Ich hörte auf zu nerven und ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ich sag dir, was ich tät. Ich hörte auf zu saufen und ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit einem Gebäude, das auch hält, das auch hält. Und wäre ich ein Popstar, ich sag dir, was ich tät. Ich hörte auf mich zu langweilen und arbeitete mit. Ja, ich arbeitete. Ja, ich arbeitete. Ja, ich arbeitete mit einem Gebäude, das auch hält, das auch total verloren, ich sag dir, was ich tät. Ich hörte auf, verloren zu sein und arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit. Ja, ich arbeitete mit einem Gebäude, das auch hält, das auch hält. Tolle Worte. Ich arbeitete mit an einem Gebäude, das auch hält. Eine schöne Metapher auf unsere Gesellschaft, gesungen von Herrn Stopock plus Worthy von seinem Album Grundblues 2.1. Toller Text. Wunderschön. Wir hatten gesagt, wir würden heute etwas zum Thema Pressefreiheit sagen. Deutschland erreicht übrigens Platz 16 von 179 Rängen. Reporter ohne Grenzen hat zum 10. Mal einen Index der Pressefreiheit weltweit veröffentlicht. Die Kriterien für die Rangliste sind komplex, aber wie alles natürlich auch subjektiv. Da liegt sie also vor uns, die Liste. Ich habe sie frisch ausgedruckt und sofort setzt der Ehrgeiz ein. Platz 16 für Deutschland. Ho, ho, ho. Na gut, ist doch gar nicht so übel, sagt man. Platz 16 von 179 Rängen. Aber was läuft in Finnland so viel besser? Dass es auf Platz 1 der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen gelandet ist? In Deutschland jedenfalls hat der Bundespräsident zwar laut Bild-Zeitung versucht, die Berichterstattung über ihn zu verhindern, aber, um ehrlich zu sein, und das ist eine Tatsache, in Deutschland werden keine Journalisten getötet oder verschleppt, weil sie über etwas berichten, was dem Staat nicht passt. Es gibt keine Zensurbehörde, zumindest keine offizielle, oder Paramilitärs, die versuchen Einfluss zu nehmen. Und der Privatsender RTL wird nicht plötzlich deutschlandweit abgeschaltet, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel die Berichterstattung nicht passt. Nein, nein, da gibt es natürlich feinere Methoden. Es geht dann um die umfassenden Kriterien in diesem Bericht. Wer genauer hinschaut, sieht, dass die Ansprüche von Reporter ohne Grenzen höher sind. Die Kriterien, nach denen sie einschätzt, wie es um die Pressefreiheit eines Landes steht, gehen weit über Gewalt und Misshandlungen von Journalisten hinaus. Nachlesen kann man sie in einem Fragebogen, den die international anerkannte Nichtregierungsorganisation seit 10 Jahren jährlich erstellt und an 500 bis 600 Kontaktpersonen weltweit verschickt. An Journalisten, Journalistinnen, Juristinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Situation der Presse in ihrem Land beurteilen können. 44 Fragen sollen sie beantworten. Zum Beispiel, ob seit der letzten Befragung Journalisten in ihrem Land wegen ihrer Arbeit gefoltert oder getötet wurden, ob man sie wegen ihrer Rasse oder ihres Geschlechts von der Arbeit abgehalten hat. Sie sollen auflisten, ob Journalisten und Journalistinnen von staatlichen Behörden abgehört wurden und ob man sie daran gehindert hat, in bestimmte Regionen des Landes zu reisen, um Berichterstattung zu unterdrücken. Sie sollen aber auch einschätzen, wie unabhängig die Medien sind und inwiefern es Zensur in ihrem Lande gibt. Selbstzensur wie staatliche Zensur. Sie sollen Auskunft geben, wie die Medien organisiert und verwaltet werden und wie die Pressegesetze gestaltet sind. 2011 gibt es zum ersten Mal auch einen ausführlichen Fragekomplex zu Internet und neuen Medien. Wie schätzen Sie den politischen Willen der Regierung ein, flächendeckenden Internetzugang zu ermöglichen und die Netzinfrastruktur zu verbessern? Gab es Fälle, in denen die Behörden Webseiten blockiert oder vom Netz genommen haben? Im detaillierten Länderbericht zu Deutschland kritisiert Reporter ohne Grenzen zum Beispiel den Einsatz des Bundestrojaners, einer Spionagesoftware von Bundesbehörden, die auch gegen Journalisten eingesetzt werden kann. Und was kann, wird auch gemacht. Auch dass Polizisten während der Proteste rund um die jüngsten Castor-Atommülltransporte journalistisches Material einfach einkassiert haben. Oder dass im vergangenen Jahr immer wieder die Handydaten von Journalisten durch Polizei und Justiz ausgewertet worden seien. Als schwierig beurteilt Reporter ohne Grenzen in Deutschland generell den Zugang zu Behördeninformationen und den Schutz von Quellen und Informanten. Das ist natürlich alles längst nicht so schlimm wie die brutale Verfolgung und Unterdrückung von Journalisten in anderen Ländern, aber eben auch nicht umfassend gut. Eritrea, Nordkorea und Turkmenistan sind zum Beispiel die Schlusslichter auf der aktuellen Rangliste. Auch natürlich Syrien, die Schurkenstaaten, Iran und China landen auf den hinteren Plätzen. 3 Länder, die den Kontakt zur Realität verloren zu haben scheinen, so äußert Reporter ohne Grenzen, Zitat, in eine Spirale des Terrors geraten seien. Das erklärt die Organisation. Tunesien konnte sich zwar um 30 Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbessern, doch umfassende Pressefreiheit gäbe es dort auch nicht. Ist natürlich interessant, Tunesien hat sich um 30 Plätze verbessert, seit eben der böse tunesische linke Diktator weg ist. Und links auch hier in Anführungsstrichen. Natürlich reichen 6 befragte Journalisten oder Wissenschaftler pro Land nicht aus, um ein wissenschaftlich belastbares Ergebnis über den Zustand der Pressefreiheit eines Landes zu bekommen. Tendenziell subjektiv ist die Vorgehensweise auch. Doch mit Wissenschaftlichkeit schmückt sich Reporter ohne Grenzen auch nicht. Der Index versucht, den Grad der Freiheit wiederzugeben, die Journalisten und Medien in dem jeweiligen Land genießen. So steht es auf den Seiten von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Gilles Lordet, der am Hauptsitz der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen in Paris die Recherchen für den aktuellen Index koordiniert hat, sagt, die Rangliste solle vor allem bewusst machen, unter welch unterschiedlichen Bedingungen Journalisten weltweit arbeiten und was das über die Lebensbedingungen eines Landes aussage. Ein Barometer eben mit unklaren Folgen. Autorin dieses Berichts ist Frau Marlies Schaum von der Deutschen Welle. mittlerweile auch hier im Studio eingetroffen. Werner, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Alles in Ordnung? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich gerade hierher kam, habe ich so wenige Touristen wie noch nie auf der Straße getroffen. Jetzt können wir spekulieren, woher kommt es? Ist es das Wetter oder ist es, weil Spanair die Flüge eingestellt hat und, weiß nicht mehr, 20.000 Leute auf dem Boden hat stehen lassen, obwohl sie Tickets hatten? Kann alles Mögliche sein, ne? Krise ist natürlich auch immer ein Thema. Und was mir aufgefallen ist, die Straße ist unheimlich glatt. Da ist wie ein Schmierfilm auf allen Wegen und Bürgersteigen. Das sieht aber auch nicht so aus, als hätten die Reinigungskommandos das sauber gemacht. Es ist einfach nur wie ein schmieriger Film. Und es ist aber auch eine Art Schmutzfilm. Und ich frage mich, was ist da passiert? Was ist da vor sich gegangen? Jedenfalls, ich bin fast ausgerutscht. Na, hoffen wir das. Ich habe eine ziemlich glatte Sohle und dachte, Mann, wenn ich jetzt auf meinen Niemandsland-Rucksack falle und zerquetsche die ganzen tollen Beiträge, die ich da drin habe, dann gibt's ein Notprogramm. Aber ja, es hat geklappt. Bis heute Nachmittag um 5 Uhr musste es alles furztrocken sein zu Beginn der Demonstration, weil sonst fallen wir da auf den Arsch bei der Demo, ne? Ja, dann sag doch mal gleich. Du bist schon mit der Tür ins Haus gefallen. Also heute Nachmittag, 5 Uhr, 17 Uhr. Heute Nachmittag um 17 Uhr am Plaza Catalunya wird es zum ersten Mal wahrscheinlich, seit jetzt die PP an der Macht ist, wieder eine größere Demonstration geben, veranstaltet von der Plattform Prouder Italianas, also Schluss mit immer noch weiteren Kürzungen. Und in dieser Plattform sind über 200 Gruppierungen, Vereinigungen und Assembleas vereinigt. Also sehr viele Leute haben aufgerufen zu dieser Demonstration. Und es sollte für uns alle eine Pflicht sein, eine moralische Pflicht, einfach auch aus Eigeninteresse da hinzugehen und mitzumachen. Heute Nachmittag, 17 Uhr, Plaza Catalunya. Gut, kommen Sie massenhaft, meine Damen und Herren, kommt Leute, schließt euch an. Weil irgendwann trifft es jeden, die Kürzungen betreffen ja jetzt nicht nur irgendwelche Angestellten von irgendwelchen Stadtwerken, sondern die Kürzungen betreffen wirklich jedermann. Jeder, der einmal krank wird, jeder, der mit dem Bus oder mit dem Zug fahren will, jeder, der irgendetwas kauft in einem Laden. Kürzungen heißt natürlich auch den Angestellten der Transportgesellschaft hier in Barcelona wird jetzt auch in die Tasche gepackt. Was so interessant ist, die haben vor wenigen Wochen erst die Tarife für Bus und U-Bahn um bis zu 30% erhöht und wollen jetzt den Angestellten bis zu, weiß ich nicht wie viel, 15% von ihrem Lohn wegnehmen. Das ist natürlich eine unglaubliche Frechheit, eine unglaubliche Dreistigkeit, die, wie man auf Deutsch sagt, geht auf keine Kuhhaut. Es wird also auch Streiks geben nächste Woche, da bin ich doch ziemlich sicher. Bleiben wir beim Thema Pressefreiheit. Wir hatten einen Teil dieses Reporter ohne Grenzen Jahresberichts beschrieben. Kommen wir zum anderen Teil. Kommen wir zum Bericht weltweit. 66 Journalisten starben 2011 im Einsatz. Der Preis für Pressefreiheit, so sagt Reporter ohne Grenzen, war auch im Jahr 2011 sehr hoch. Die weltweite Demokratiebewegung hat diesen Preis noch höher werden lassen. Das sagt Reporter ohne Grenzen. Auch für Ciberdissidenten wurde es gefährlicher. 2011 war in vielen Ländern ein Jahr der Demonstrationen und Kämpfe für Freiheit und Demokratie. Die meisten Machthaber antworteten mit systematischer Gewalt. Nicht nur die Proteste sollten im Keim erstickt, sondern auch Berichte darüber unterdrückt werden. Hier sieht Michael Rediske, der Vorstandssprecher der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, ROG, einen Hauptgrund für den starken Anstieg an Repressionen und Gewalt gegen Medienschaffende im Jahr 2011. Insgesamt wurden mindestens 66 Journalisten und Journalistinnen getötet bzw. ermordet. Im Jahr 2010 hatte Reporter ohne Grenzen 57 Todesfälle gemeldet. Also ein bemerkenswerter Anstieg. 1044 Journalisten und Journalistinnen wurden festgenommen, viele infolge des sogenannten Arabischen Frühlings, der sich doch immer mehr als ein arabischer Herbst herausstellt. Das waren fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Auch Angriffen und Bedrohungen waren die Journalisten häufiger ausgesetzt, weltweit 1.959 Mal, 43% mehr als im Jahre 2010. Überwiegend treffe die Gewalt einheimische Journalisten und Journalistinnen, heißt es im Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen. Die 1985 in Frankreich von Journalisten gegründete Menschenrechtsorganisation möchte deren Schicksal in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Wir hatten früher, vor vielen Jahren, immer mal wieder über diese Organisation berichtet und auch eine Vertreterin hier einmal im Niemandsland im Studio gehabt und interviewt. Es gibt ein Instrument, das Reporter ohne Grenzen sehr bemerkenswert macht. Und zwar bieten sie bedrohten Journalisten, die in ihren Ländern von Todesschwadronen oder Regierungen verfolgt werden, ein Stipendium für ein Jahr in einem sicheren Land. Das sind sogenannte Patenschaften. Verhaftungen, Vorladungen und Verhöre gab es auch bei den Demonstrationen in Griechenland, in Belarus, also Weißrussland nannte man das früher, Uganda, Chile und im Umfeld der Occupy Wall Street-Proteste im Musterland des Kapitalismus in den USA. Menschenrechtsverletzungen und Angriffe auf die Pressefreiheit. Regierungen versuchten so, für sie brisante Informationen zu unterbinden. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Markus Löning, sagte in Reaktion auf den Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen, Zitat, es ist besonders erschreckend, dass auch Journalistinnen und Journalisten in unmittelbarer Nachbarschaft, zum Beispiel in Aserbaidschan, Russland, Weißrussland oder der Türkei, verfolgt und unterdrückt werden. Wie meint er das? Aserbaidschan, ist das eine unmittelbare Nachbarschaft? Zu wem? Zu Russland natürlich, nicht zu Deutschland. Immer häufiger gerieten Internetaktivisten, die in Blogs bei Facebook oder Twitter berichten, ins Visier der Behörden oder gewaltbereiter Gruppen, warnt Reporter ohne Grenzen. Fünf von ihnen kamen den Angaben zufolge ums Leben, drei davon in Mexiko. 199 Blogger wurden festgenommen, 62 körperlich angegriffen. Blogger haben in einigen Ländern eine zentrale Rolle übernommen, erklärt Michael Rediske. Vor allem, wenn konventionelle Medien stark zensiert oder internationale Journalisten nicht ins Land gelassen werden. Zudem habe sich auch die Zahl der Länder mit Online-Zensur von 62 auf 68 Länder erhöht. Angriffe gegen die Pressefreiheit sind ein weltweites Problem. Erstmals hat Reporter ohne Grenzen eine Liste von 10 bzw. der 10 gefährlichsten Orte der Medien weltweit erstellt. Diese Regionen, Länder und Städte waren geprägt von extremer Medienzensur und Gewalt gegen Journalisten. Zu den Ländern mit der höchsten Zahl an getöteten Journalisten gehören, wie im Jahr 2010, Pakistan mit 10 Todesfällen, Irak mit 7 und Mexiko sowie Libyen mit 5. Ja, soweit, Werner, ist es hier noch nicht, dass Journalisten auf der Straße abgeknallt werden oder in ihren Häusern von einer Todesschwadron Besuch bekommen. Soweit ist es noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ja, wenn wir nicht aufpassen, wird das wahrscheinlich auch noch kommen, bei all dem, was sie uns sowieso schon antun, den Leuten. Dann müssen wir uns halt wieder selber bewaffnen, um uns zu verteidigen, ne? Oder? Was macht ja, natürlich. Denn? Selbstverteidigung ist natürlich ein Recht. Aber wie gesagt, soweit ist es hier noch nicht und darüber sind wir natürlich sehr froh. Aber man muss natürlich aufpassen, die Art der Zensur unter Unterdrückung ist hier viel feiner. Oder in anderen Ländern, die nicht mehr dieser brutalen faschistischen Ordnung unterliegen. Wie zum Beispiel in Argentinien, da hat die Regierung einfach die Papierpreise erhöht und dadurch sind viele oppositionelle Zeitungen kaputt gegangen und konnten nicht mehr weiterberichten. Wenn es dann natürlich rechtsradikale Zeitungen trifft, freut man sich natürlich und jubelt auf. Da findet sich dann immer noch ein Spender, ne? Ja, aber die haben dann immer noch einen Multimillionär aus den USA im Hintergrund oder die CIA, die ihnen dann notfalls das Blättchen, das Hass- und Hetzblättchen finanziert. Ja, das war der Applaus von Herrn, ich muss ihn doch immer mal wieder nennen, Peter Herbolzheimer, der große Jazzmann, Doppelalbum, 50 Jahre, naja, 30 Jahre, ich habe dem 20 Jahre mehr gegeben, nicht 50 Jahre, sondern 30 Jahre live im Konzert, Herbolzheimer, klasse. Musik Na, stell dir mal vor, du hättest hier eine kleine Zeitung, ein Blättchen, ist egal, vielleicht nur 2000 Auflage oder irgendwas, und würdest aufrufen, den Präsident des Landes zu ermorden. Ganz offen. Du würdest aufrufen, schlagt ihn tot, erstecht ihn, macht ihn kaputt. Ein Mordaufruf am Präsidenten. Was glaubst du, was würde passieren? Also erstmal würde ich das nicht machen. Ich würde das lieber als Dokument präsentieren, dass irgendjemand das fordert und dann diese Nachricht veröffentlichen. Ne? So würde ich das angehen. Aber jetzt, wie der Staat reagiert, oder was ist deine Frage? Ich frage, was würde passieren? Das hängt von vielen Sachen ab. Der Staat natürlich, wenn es ein Aufruf ist. Ein Mordaufruf, ja. Ja, ja. Ermordet ihn, schießt ihn kaputt, macht ihn kaputt. Da gibt's alle Möglichkeiten, je nach Staat und Regierung. Entweder direkt umlegen lassen, diesen Zeitungsherausgeber, oder eine Bombe in die Redaktion reinschmeißen, bis hin zu überhaupt nicht reagieren, ne? Weil das so ein kleines Blättchen ist, weil das nur ganz wenige lesen, und dann kann man immer noch sagen, seht, wie demokratisch und liberal wir sind. Also wir lassen die doch. Ja. Jedenfalls in den USA ist das passiert. Mit einem Artikel ganz besonderer Art machte ein gewisser Herr Andrew B. Adler oder Adler, Besitzer eines Zeitungsverlags und Chefredakteur der Atlanta Jewish Times, weltweit auf sich aufmerksam. Darin fordert er die israelische Regierung recht unverhohlen auf, den Mossad mit der Ermordung von US-Präsident Barack Obama zu beauftragen, da dessen Nachfolger nicht zögern würde, Iran für Israel zu vernichten. Adler nannte in seinem Artikel vom vorvergangenen Wochenende, vom Freitag, drei Optionen für Israel, um das iranische Atomprogramm zu stoppen. Die erste sei ein Präventivschlag gegen die Hamas und die Hisbollah, gefolgt von einem Angriff gegen Iran. Als zweite nannte er einen direkten Überraschungsschlag gegen Irans Atomanlagen. Aber am effektivsten sei die dritte Variante, nämlich Mossad-Agenten damit zu beauftragen, den gegenüber Israel, wie er meint, unfreundlich gestimmten US-Präsidenten Obama zu ermorden, damit der Vizepräsident seinen Platz einnehmen und mit Nachdruck diktieren könnte, dass die Politik der Vereinigten Staaten gebietet, dem jüdischen Staat zu helfen, seine Feinde auszulöschen, auszuradieren. Ich sag das mal mit so einer Hitler-Stimme, weil das ist eigentlich die gleiche Mentalität. Der Autor wendet sich schließlich direkt an seine Leser. Ja, bei der Option 3 lesen Sie richtig, meine Damen und Herren, ein Mordbefehl zur Eliminierung des Präsidenten, um die Existenz Israels zu bewahren. Denken Sie darüber nach, wenn ich über diesen Tom Clancy-artige Szenario nachgedacht habe. Glauben Sie nicht, dass die Idee nicht schon längst in den unergründlichen innersten Kreisen Israels diskutiert worden ist? Adler endet seinen Mordaufruf und seine Mordtirade mit einer vermeintlich moralischen Fragestellung. Zitat. Die Option 3 kann auch noch auf eine andere Weise dargestellt werden. Wie weit würden Sie gehen, um eine Nation mit 7 Millionen Menschen zu retten? Daher frage ich Sie, Herr Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, was würden Sie tun? Also ein Verrückter, ein gefährlicher Paranoiker, der sich mit Israels Militärregime nicht nur 100, sondern 5000%ig identifiziert und alles tun würde, um jeden Feind zu vernichten. Das heißt, Iran ist ja nur ein Teil. Der müsste dann nachher auch, mit dem gleichen Recht könnte er auch 80 Millionen Araber vernichten, die vielleicht demonstrieren und aufrufen, gegen Israel was zu machen. Das heißt, wenn er den Iran vernichten würde, gäbe es natürlich riesige Aufstände in der arabischen Welt, und dann müsste er diese Leute ja auch alle umbringen. Und wenn er es kann, technisch, technisch, hat er sicher kein Problem damit, weil das sind halt dann Opfer, die gebracht werden müssen, weil es um ja eine höhere Idee geht. Ne? Mhm. Aber gut, wenn der sagt, zum Beispiel, Obama ist Israel gegenüber unfreundlich gestimmt oder so ähnlich, hat er sich ja, weil er nicht bombardiert, klar. Das mag ja sein, dass das ist unfreundlich, weil er sie einfach nicht bombardieren Obama will. Im privaten Gespräch vielleicht mal eine kritische Äußerung fallen lässt gegenüber der Politik vom Staat Israel, aber nach seiner Politik, das, was er macht, beziehungsweise eben nicht macht, ist er überhaupt nicht Israel unfreundlich gegenüber gestimmt, sondern macht genau das, was Israel von ihm erwartet. Also jeglicher Verzicht darauf, die Politik dieser Regierung da irgendwie ein bisschen unter Druck zu setzen, und ganz das Gegenteil davon, wie er sich gegenüber Iran ausdrückt. Ja. So viel hat er ja auch gar nicht zu bestellen, der Herr Obama. Ne? Mittlerweile haben wir alle festgestellt, so viel hat dieser Mann gar nicht zu sagen. Der macht natürlich, was die Hedgefonds und die einflussreichen Kreise und, sagen wir mal, das Establishment ihm diktiert. Die Politik macht nach wie vor Wall Street, das Pentagon und der militärisch-politische Komplex in den USA. Da hat sich nicht viel geändert. Bisschen Kosmetik vielleicht, vielleicht ein paar nettere Gesichter im Weißen Haus. Aber die Politik ist nach wie vor knallhart am Imperium orientiert. Und dabei wird es auch eine ganze Weile noch leider bleiben. Während sich US-amerikanische und europäische Medien mit Rücksicht auf zionistische Befindlichkeiten, die sind ja so empfindsam, wenn man da nur mal ein Wörtchen sagt, dann schreien die auf, wobei sie selber natürlich völlig brutal vorgehen. Die hielten sich also alle sehr vornehm zurück und die Nachricht im großen Gedächtnisloch, die wurde einfach fallen gelassen. Du hast ja auch nicht viel gehört, ne? Weder im El País noch in den offiziellen Medien hat man von dieser Nachricht gar nichts gehört. Die ließ man also verschwinden. Aber in den israelischen Medien schlug diese Nachricht große Wellen. Zionistische US-Kreise und im Internet, die diskutierten diese Nachricht heftig. Während Kommentatoren wie Abraham Foxman, US-Chef der Anti-Defamations-League, versuchen, Adler als Idioten und einmaligen Fall darzustellen, sehen viele US-Blogger in diesem ein Musterbeispiel für die sogenannten Israel-Firsters. Die Firsters, das ist ein Begriff, mit dem zionistische US-amerikanische Juden bezeichnet werden, die wie etwa die US-Kriegstreiber Paul Wolfowitz und Richard Perle im Fall Irak bereit sind, amerikanische Soldaten zum Wohl Israels zu opfern. Derzeit herrscht unter US-Bloggern eine heftige Debatte, ob der Begriff Israel Firsters eine antisemitische Beleidigung oder eine zutreffende Bezeichnung sei. Der israelische Journalist Chemi Shalev befürchtet in der in Tel Aviv erscheinenden linksliberalen Tageszeitung Haaretz, dass Adlers Artikel den Antizionisten einen Gefallen getan und die Antisemiten hoch erfreut hat, indem er ihnen den Beweis für ihre Behauptungen geliefert habe, dass es bei amerikanischen Unterstützern Israels nicht um doppelte Loyalität gehe, sondern ganz einfach um Verrat an den USA. Jedenfalls, letzte Woche hatten wir auch von einem Angriff, da war so ein junger Finanzmanager, der jetzt in die politischen Kreise hochgestiegen ist, die rufen natürlich jetzt alle von allen Seiten zur Lynchjustiz gegen Iran auf. Iran soll jetzt bombardiert, mit Atomwaffen beschossen werden, da soll einiges ausradiert und ausgelöscht und ausgerottet werden. Diese Wellen schlagen im Moment auch sehr hoch und der stößt natürlich da in ein richtiges, sagen wir mal, Hetzklima hinein, dieser Mann, das vielleicht doch nicht auf taube Ohren stößt. Es gibt seit Jahren Aufmarschpläne gegen Iran, das weiß man. Da werden schon alle möglichen, die Amis nennen das ja, Kriegstheater-Szenarien durchgespielt. Die Frage ist einfach nur, wann wird's losgehen? Wir wissen noch nicht wann, aber wahrscheinlich, wenn hier ziemlich viele Demonstrationen sind und hier auch etwas hochkocht, dann werden die da den Krieg erklären und dann wird die Presse noch schärfer hier kontrolliert. Wie beim Irakkrieg natürlich auch. Wer erinnert sich nicht an diese ganzen Fälschungen und Lügen, wo die ganze Presse auch mitgemacht hat? Die Massenvernichtungsmittel. Ja. Ich sehe noch Colin Powell mit seinem Reagenzgläschen vor der UNO-Vollversammlung rumfuchteln, mit Sorgenfalten im Gesicht. Hier ist der Beweis und dann zeigt er uns irgendwelche gefakten Satellitenfotos und Reagenzgläser. Und 1000 Journalisten senken demütig die Köpfe, die Häupter und schauen indigniert auf ein Foto von Saddam Hussein. Unglaublich. Ja, oder noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, ne? Der als der Vietnamkrieg losging, der eben auch interessiert hat in der damaligen Situation, wie ging er los, was wurde als Ausrede genommen, anzufangen? der Vorfall, um das mal so zu nehmen, im Golf von Tonkin, ne, wo angeblich nordvietnamesische Kanonenboote ein US-Kriegsschiff angegriffen hat. Ne. Also Ausreden gibt's immer, ne, und diesmal ist es halt jetzt die Atomwaffenbesessenheit der Ayatollahs. Und wann, das ist die Frage, ja, es kann gut sein, dass es zu tun hat, wie es hier im Westen, in Europa und in den USA mit der Weltwirtschaft weitergeht, wie sich jetzt in Davos wieder rausgestellt hat, ne, scheinen diese Typen ja doch eine gehörige Angst zu haben, ja, wie lange sie es noch weiter treiben können, dass überall Widerstand sich regt, ne. Das war ein Thema, was da angesprochen wurde, und wenn sich das tatsächlich verschärfen sollte, kann es gut sein, dass man so einen außenpolitischen Konflikt... Ja, der Ausweg für diese Herrschaften ist natürlich immer der Krieg. Der Krieg ist dann ein Ausweg, unter dessen Deckmantel sie dann alle Gemeinheiten und Menschenrechtsverletzungen begehen können. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Politische Macht kommt aus den Gebirgen. Sprengt die Elektrizitätswerke in die Luft. Malt den Teufel an die Wand. Züge entgleist. Legt an alle Klimaingenieure. Mein Befehl lautet: Rufen Sie Plan Sphinx aus. Unruhen. Ich will Unruhen. Hellen Handfeuerwaffen. Chaos will ich in diesem verfickten Land. Wäre doch gelacht, wenn wir diesen stinkenden Bastard nicht aus dem Amt gejagt kriegen. An anderen Schulen. Regimewechsel. Ich habe Regimewechsel gesagt. Lassen Sie unsere Agenten ausschwärmen. Mobilisiert in den Kaschemmen und an den Universitäten. Lasst Dollars verteilen, lasst die abgefeimtesten Flugblätter drucken. Kauft prominente Figuren, Presse, Film und Schlagerwelt. Lasst Züge entgleisen. Malt den Teufel in Wäldern und Fluren. Lasst Züge entgleisen. Kauft Minister. Vergiftet das Trinkwasser. Organisiert die Kampagnenmaschine. Jubelt Handfeuerwaffen. Nehmt die giftigsten Hetzer unter Vertrag. Lasst Hand. Und dann hetzt ohne Unterlass, ohne Pause. Hetzt und hetzt. Heroin an allen Schulen. Auf der allerschrillsten Hochtonfrequenz. Und jagt. Von Goebbels lernen, von Coca-Cola lernt. Unterwandert die Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen. Lasst Razzien. Lasst Amokläufer durchdrehen. Jubelt Falschgeld und das Volk. Verkehrt alles. Steckt den Verbrecher in die Polizeiuniform, den Mörder in die Richterrobe, den Schwachsinnigen in den Professorenrock. Macht den dümmsten Trottel zum Bildungsminister. Schüttet die auch ins Trinkwasser, wiegelt den Mob auf, verbreitet die schmutzigsten Gerüchte. Gebt ihnen Feuer aus. Installiert Radiosender im Gebirge. Lasst selbstgebastelte Bomben hochgehen. Streut Panikparolen aus. Lasst den Ersten aus. Mobilisiert die Bürgerwehr. Lasst die Sittensträuche aus den Knästen. Lasst die Dobermänner von der Leine. Lasst Kinder entführen. Sendet die Todesverbrecher in die Polizeiuniform. Legt zerstückelte Leichen in die Straßen. Blockiert die Auslandskonten. Werft Pestbazillen in die Bahnhofshallen. Werft Giftgas über ihre Felder ab. Mobilisiert die Kleinunternehmer. Malt den Teufel an die Wand. Verkehrt alles. Lähmt den öffentlichen Nahverkehr. Lasst Strichjungen und 5-Dollar-Nutten die groteskesten Anschuldigungen verbreiten. Sprengt die Elektrizitätswerke in die Luft. Legt Brände in Wäldern und Fluren. Lasst Züge entgleisen. Organisiert Plünderung, steckt den Verbrecher in die Polizeiuniform, lasst Hakenkreuze springen, verteilt Kokain, verteilt Heroin an allen Schulen, verschenkt Gratisrationen der allerhärtesten Islamer. Alles an Jagd, diese verdammte Pipe. Steckt den Verbrecher in die Polizeiuniform, sendet die Todesschwadron. Malt den Teufel an die Wand. Malt den Teufel an die Wand. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Malt den Teufel an die Wand. Den bewaffneten Widerstand organisieren. Du sitzt am Kaufhof und die Leute gehen vorbei. Zorn. Ein paar Groschen sind mein einziges Gehalt. Die meisten haben es eilig, kaufen irgendeinen Dreck. Zucchinis und Mofas und Plastikbeste. Wie viel Geld brauchen die, um glücklich zu sein? Spät am Nachmittag hast du ein bisschen Geld und gehst ins Kaufhaus, denn du möchtest gerne wissen, wie es ist. Wenn man Schwachsinn kauft und tut, als sei man glücklich. Wenn man Kaviar und Räucherlich Plastik alles frisst. Weil du nur 17 Mark hast, reicht es nur für wenig Müll. Du merkst, man braucht mehr Scheiße, wenn man glücklich werden will. Wie viel Geld brauchst du noch, um glücklich zu sein? Du endlich, dass du niemals glücklich wirst. Wenn nicht so glücklich, wie du bist. Jetzt bist du wieder pleite, es hat dir nichts gebracht. Wohin willst du gehen? Kein Geld mehr für die Nähe. Wie viel Geld brauchst du noch, um glücklich zu sein? Die Gruppe heißt Knochenfabrik und die haben da einiges auf der Playlist in YouTube. Da gibt es tolle Titel wie Grüne Haare, Filmriss, Du bist so anders. Lohnt sich. Toller Punk. Ich glaube, die Jungs sind aus dem Osten, aus irgendeinem Ostland. Dresden oder so. Aus einer Oststadt, meine ich. Gut, ja, das war vorhin eine kleine Klangcollage. Das war das faschistische Handbuch der Maßnahmen, die Faschisten anwenden, wenn eine Krise droht, die die Privilegien der Herrschenden bedroht bzw. zu vernichten, wegzuwischen droht, dann gibt es immer noch diese ganzen Sabotage-Katalogmaßnahmen, die dann auch natürlich leider zum Einsatz kommen. Das war eine kleine Malt-den-Teufel-an-die-Wand-Reportage, was sein könnte. Was gibt's noch Neues, Werner? Ich sehe, du hast da wieder deine Papiere bereit liegen. Worüber möchtest du zur Hörerschaft sprechen? Das Mikro ist offen. Was unsere Großkopfeten, unsere Herrschenden jetzt wieder mal getan haben, letzte Woche, am Mittwoch hat es angefangen. Sie haben sich getroffen in Davos, so, um über ihre Sorgen zu sprechen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Die Crème de la Crème aus Politik, Finanzwelt und Vertreter der multinationalen Konzerne. 2500 Leute wurden erwartet. Also man könnte sagen, die Crème de la Crème, oder man könnte auch sagen, die größten Spitzbubenausbeuter, die hartgesottensten Egoisten der Welt haben sich getroffen. Dann, wenn sie nicht gerade beim Geschäfte machen sind, dann müssen sie ja auch ein bisschen Freizeitbeschäftigung haben. Dann gehen die einen zum Beispiel auf dem Schneefeld Polo spielen und solche Sachen. Sarkozy hatte ja vor, damals, als das losging, gesagt, wir müssen den Kapitalismus von Grund auf total reformieren. Ne? Und jetzt gehen sie her und stellen ihr Treffen da in Davos unter den Slogan, die große Transformation. Die große Transformation. Neue Modelle gestalten. Und dann ist man natürlich gespannt, was da jetzt kommt. Ne? Aber wie es zu erwarten war, nix. Also was man erwarten kann, dass man nix erwarten kann, das kann man sich ja leicht ausrechnen. Ne? Einige sind tatsächlich von diesen Typen und Frauen da mit dem Zug oder mit dem Bus gekommen, aber die große Mehrheit in großen Luxuslimousinen in Privatflugzeugen oder per Hubschrauber. Reisekosten einfach, wohlgemerkt, nur hin, im Durchschnitt 10.000 Dollar. Und dann schlafen sie natürlich auch nicht in Jugendherbergen, sondern das billigste Hotelzimmer sind pro Nacht dann das billigste, 500 Dollar. Ja, und die setzen sich jetzt zusammen, um zu überlegen, wie es weitergeht. Ne? Und alle, sie haben deshalb Sorgen, weil halt die Wolken, die über der Weltwirtschaft hängen, wirklich dunkler und düsterer denn je sind. Ne? In vielen Ländern sind wir schon in der Rezession, Spanien zum Beispiel, oder werden die Wachstumsprognosen überall nach unten korrigiert. Deutschland jetzt auch, minimales Wachstum wird erwartet für 2012. Die Krise der Staatsschulden kriegen sie nicht in den Griff. Die Banken weiterhin nach dem Motto, wie es da drin aussieht, geht niemand was an. Ne? Niemand weiß, was wirklich die reale Situation der Banken ist oder wie viel ihre Aktiva wirklich wert sind. Und USA hat jetzt gerade wieder ein bisschen aufgeatmet, weil die Ziffern aus dem letzten Trimester doch nicht so schlecht sind, wie es erwartet wurde. Ja, das ist die Situation und man hat wirklich den Eindruck, dass der große Knall wirklich erst noch bevorsteht. Ne? Über Arbeitslosigkeit und soziale Probleme der betroffenen Bevölkerung haben sie auch geredet, aber es wurde nur immer so nebenbei erwähnt, ja, mal einen Satz fallen gelassen, damit man sagen kann, wir haben ja drüber gesprochen. Wir tragen ja Bedenken. Spanien ist ja nun weit über die 5-Millionen-Marke gerutscht. Ja. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Das heißt, man muss sich jetzt langsam ernsthaft fragen, was wird aus diesem Land werden? Ich hatte zu Eingangs, da warst du noch nicht hier, einen kleinen Kommentar gesprochen und hatte das genannt, Willkommen in Absurdistan. Ja, was wird werden, wenn man die Richter, die Korruption und faschistische Verbrechen untersucht, auf die Anklagebank setzt und die Korrupten werden von ihnen genehmen, sagen wir mal, Jurys freigesprochen von Farsengerichten, dann kann man nur sagen, es ist eigentlich eine transparente faschistische Diktatur, in der wir leben. Zum Unterschied zum Franco-Regime bekommt man natürlich die Informationen, aber die Ohnmacht und die Machtlosigkeit ist genauso groß wie vor 40 Jahren hier in Spanien. Da werden wirklich Faschisten wie der alte Fraga mit Kapellenbegleitung, mit Dudelsäcken, mit Ehrenformation zu Grabe getragen und alle kommen und verabschieden diesen alten Schreibtischmörder, während, wie gesagt, ein mutiger Richter, der sich wirklich um die Opfer kümmert, um die Verbrechen kümmert, der wird auf die Anklagebank gesetzt. Absurdistan. Wie gesagt, wir fragen uns, was ist das für ein Land? Ja, Diktatur hast du gesagt. Ne? Also wirklich müsste doch inzwischen jedem Blöden klar werden, dass das eigentlich dieses Geschwätz, dass wir in einer Demokratie leben, einfach Schwachsinn ist. Ja, es ist ganz klar, wo wir leben hier, eine Diktatur des Kapitals und sonst überhaupt nichts. Von der Demokratie zu sprechen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die nicht in der Lage ist, sich so zu organisieren, dass alle Leute, die arbeiten wollen, auch eine Arbeit finden. Jetzt haben wir fast 5.300.000 Arbeitslose im Land wie Spanien. Wenn wir mal nach Deutschland gehen, Anfang der 30er Jahre, waren es 6 Millionen Arbeitslose. Also haben wir verglichen damit mehr Arbeitslose als Deutschland damit. damals. Und damals sind wir wie rausgekommen. Adolf Hitler hat uns aus der Misere geführt und dann wollen wir jetzt mal sehen, was hier passiert. Wie kann man von einer Demokratie sprechen, wenn jeden Tag 175 Zwangsräumungen durchgeführt werden? Wie kann man von Demokratie sprechen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die nicht in der Lage ist, jedem ihrer Mitglieder eine einigermaßen akzeptable Wohnung zu verschaffen? Ja? Also mit Demokratie ist nichts. Das können wir uns abschminken und wir müssen uns wehren. Wie schon gesagt, zum Beispiel heute Nachmittag bei dieser Demonstration. Fanny van Dannen hat im Jahr 2003 ein Album herausgegeben, das heißt Herzscheiße. Und auf diesem Album Herzscheiße empfiehlt er uns in einem Lied, was zu tun ist, um der Krise zu entgehen. Nicht ganz ernst gemeint, aber toll anzuhören. Fanny van Dannen, kleine geile Firmen. Manche sagen, Fragen sind besser als Antworten, aber Fragen ist auch einfacher. Oder glauben Sie, dass jemand wie Günther Jauch mit Antworten so populär geworden wäre? Und dann entführt wieder einer einen Bus und dann schießt wieder einer um sich. Und die Experten sagen, wir müssen die sozialen Ursachen bekämpfen. Ich selbst werde wie ein Geisteskranker angeschaut, wenn ich pfeifend durch die Straßen lauf. Und wenn mich die Jugend fragen würde, was sollen wir tun, würde ich antworten: Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Das ist gar nicht mal meine eigene Idee, ich war nämlich auch mal Schauspieler. Und da spielte ich in einem belgischen Action-Fantasy-Film einen holländischen Landfahrer. Ich hatte ein Verhältnis mit der Zahnarztfrau und aus Eifersucht hat mich ihr Mann betäubt und mir alle Zähne gezogen, es war nur eine Nebenrolle. Na, jedenfalls gibt es die Szene ganz am Anfang, wenn ich am Bahnhofskiosk Blättchen kaufe. Da fragen mich arbeitslose Jugendliche um Rat und ich sage ihnen: Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Im Film schlagen mich die Jugendlichen dann brutal zusammen und ein Mädchen ruft: Trink dein Blut, du dreckiges Calvinistenschwein. Naja, ist wie gesagt ein Fantasyfilm. Im wirklichen Leben würde ich natürlich nie irgendwelche pauschalen Tipps abgeben. Wir sind doch alle, alle Individuen. Aber manchmal träume ich so vor mich hin, wenn ich pfeifend durch die Straßen lauf. Und wenn die Leute komisch gucken, singe ich laut oder leise, je nach Stimmung. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Ja bitte, arbeitslose Jugendliche, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Baut kleine geile Firmen auf, das ist die Rettung. Von da kommt das Heil. Gestern vor 67 Jahren wurden die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Bundesweit gab es deshalb Veranstaltungen anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Seit 1996 zum Beispiel erinnert auch das deutsche Parlament, der Bundestag, jährlich in einer Gedenkstunde an die Befreiung des Vernichtungslagers. Gestern war dort übrigens der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki anwesend und hielt eine Gedenkrede. Der 91-Jährige wuchs in einer jüdischen Familie auf und überlebte die Gefangenschaft im Warschauer Ghetto. Eine Gedenkstunde war das ganze offizielle Politikervolk, beteiligt natürlich von Wulff über Merkel bis zu Seehofer, Bundesratspräsident, Bundeskanzler, Bundespräsident, aber auch, und jetzt kommt das Interessante, Zeitzeugen halten die Erinnerungen wach. Sie erzählen der nachwachsenden Generation von ihren Erfahrungen und sind froh über das Interesse der jungen Generation. Hören wir einmal einen Auszug aus einer Rede, die der Zeitzeuge Konrad Tibus in einer Schule vor Jugendlichen gehalten hat. Konrad Tibus. Ich sitze hier auf Kohlen, warte die ganze Zeit auf Post. Die Sehnsucht eines Elfjährigen, endlich einen Brief von den Eltern zu bekommen. Die sind in Deutschland geblieben. Sie hatten Konrad im Mai 39 in Berlin in den Zug nach England gesetzt. Seine Mutter ist Jüdin. Das rettet sein Leben und das seines Bruders. Damals dachte er, es sei nur für eine kurze Zeit. Liebe Mutti, heute schicke ich dir nur ein Lebenszeichen. Es ist hier furchtbar. Hol uns bitte schnell zurück. Es sollte 8 Jahre dauern, bis er seine Eltern wieder sah. Ich habe sie erkannt, aber sie waren fremd. Ja, das, wenn sie nicht wissen, soll ich sie in den Arm nehmen. 10 Zeitzeugen berichten in der Rot-Kuhn-Schule in Berlin vor Schülern und Studenten von ihren Schicksalen im Holocaust. Weniger Glück hatte Peter Gardosch. Aus Ungarn wurde der damals 13-Jährige in einem Güterwaggon mit seiner kleinen Schwester, Mutter und Vater nach Auschwitz deportiert. Meine Großmutter hat mir gesagt, ich soll den Stadtpelz, so hieß das damals, Stadtpelz, draußen Stoff, innen Pelz, von meinem Großvater anziehen, weil vielleicht im Winter braucht man den und der hat ja keinen Platz in diesen Koffern und ich soll den doch ruhig anziehen. Und dadurch sah ich korpulent aus, war groß. Da hat mich gefragt, dieser deutsche Offizier, wie alt? Ich habe da spontan gesagt, 17. Hat er mich nach links geschickt. Seine Mutter und Schwester wurden nach rechts geschickt, in die Gaskammern und am selben Tag ermordet. Beide Zeitzeugen wollen ihre Erinnerungen weitergeben, um sie zu erhalten. Sehr wichtig ist, dass die Jugend sich damit beschäftigt, dass die jungen Menschen, die Interesse haben, ich habe das auch heute gesehen, wie viele intelligente Fragen gestellt haben. Diese jungen Menschen und ihre Kinder sollen sich damit beschäftigen. Die Zeitzeugen wollen wiederkommen und noch vielen jungen Menschen ihre Geschichte erzählen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 28. Januar 2012, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin. Der Verfassungsschutz beobachtet die Linken. Auf dem linken Auge sehen sie sehr gut und sind sie sehr wachsam. Die Partei Die Linke wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz BfV intensiver ausgeforscht als bisher bekannt. Laut einer Auskunft der Behörde für das Vertrauensgremium des Bundestages werden 27 linke Bundestagsabgeordnete beobachtet, mehr als ein Drittel der 76 Personen starken Fraktion. Dazu kommen noch 11 Fraktionsmitglieder der Linkspartei verschiedener Landtage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte bisher die Nennung der Namen abgelehnt, da dies den operativen Zielen der Beobachtung zuwiderlaufen würde. Im Visier der Geheimdienstler sind nicht nur Mitglieder aus dem radikalen Flügel der Partei, sondern auch viele Realos und fast die gesamte Führungselite der Bundestagsfraktion. Also der Vorsitzende Gregor Gysi, seine erste Stellvertreterin Frau Sarah Wagenknecht, die Mitglieder des Fraktionsvorstands Dietmar Bartsch und Jan Korte sowie die parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Enkelmann. Eben jener Verfassungsschutz, der von Neonazis unterwandert ist, der mitverantwortlich ist für die Ermordung von 10 Menschen in der Bundesrepublik durch Neonazis. Dieser Verfassungsschutz hat sein wachsames Auge auf die Linke gerichtet. Im Dunstkreis um den umstrittenen Bundespräsidenten Wulff gibt es immer neue Enthüllungen. Inzwischen ist herausgekommen, dass der Mann bei Spekulationsgeschäften um die VW-Aktie mit beteiligt war. Hedgefonds, die sich mit VW-Aktien verspekulierten, fordern nun vom Bundespräsidenten 1,8 Milliarden Euro Schadensersatz. Das heißt, die Spekulanten, die mit ihren Spekulationen auf die Nase gefallen sind, fordern nun ausgerechnet von einem Staatsmann Schadensersatz. Das ist interessant. Der Spiegel sagt hierzu, es gibt Rechnungen, die begleicht Bundespräsident Christian Wulff schnell. Nachdem der Spiegel berichtet hatte, dass der Berliner Filmproduzent David Grönewald ihm 400 Euro für ein besseres Hotelzimmer bezahlt hatte, will Wulff die Summe überweisen. In einem anderen Fall dürfte ihm das schwerfallen. Banken und Hedgefonds werfen Wulff vor, als niedersächsischer Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat seine Pflichten verletzt zu haben und fordern von ihm Schadensersatz in Höhe, wie gesagt, gerade von 1,8 Milliarden Euro. Die Klage ist das Echo einer alten Übernahmeschlacht. Porsche stieg 2005 bei VW ein und erhöhte Stück für Stück seine Anteile. Der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking bestritt aber lange Zeit, den Aktienanteil auf 75% erhöhen zu wollen. Als Porsche genau dies im Oktober 2008 dann doch verkündete, schoss die VW-Aktie in die Höhe. Spekulanten, die auf sinkende Kurse spekuliert hatten, verloren Milliarden. Gut so! Die meisten sitzen in den USA und versuchen nun natürlich über ihre berüchtigten New Yorker Anwälte das Geld sich von Wulff zurückzuholen. Toller Plan. Wulff wird vorgeworfen, er habe früh gewusst, dass Porsche VW komplett übernehmen will. Und als VW-Aufsichtsrat hätte er die Pflicht gehabt, dies öffentlich kundzutun. Nun ja, in der oberen Etage die Herrschaften, die Herren des Geldes und der Macht, die beißen jetzt aufeinander los, beißen sich in die Waden, in die Beine, beißen sich große Stücke Fleisch aus den Schenkeln. Gut so! Was auch die Republik im Moment in Atem hält, ist der berüchtigste Mord eines deutschen Polizisten. Ein Schuss, der die Republik verändert hatte. Am 2. Juni 1977 ermordete der Polizist Karl-Heinz Kuras den Studenten Benno Ohnesorg, kaltblütig, und löste damit die sogenannte 68er Revolte aus. 44 Jahre später haben Ermittler den Fall neu aufgerollt und sind auf eine Verschwörung gestoßen. Was politisch sensible und realistische Menschen damals schon immer gesagt haben, es ist eine Verschwörung, das kommt nach 40 Jahren nun endlich ans Tageslicht. Toll, 40 Jahre sind vergangen. Der junge Mann, der am Boden liegt, heißt Benno Ohnesorg. Wer kennt das Foto nicht? Das Foto war jahrelang auch zu sehen, gemalt am Ufer, am Paul-Linke-Ufer in Berlin-Kreuzberg. Da konnte man das Foto sehen, es war gemalt auf eine Steinwand. Es gibt aber neue Fotos, die man bisher nicht gesehen hat. Die Fotos sind wirklich sehr interessant. Der Spiegel veröffentlicht sie und aus diesen Fotos geht hervor, nicht nur aus den Fotos, auch aus anderen Dokumenten, dass es wirklich Mord war. Benno Ohnesorg. Es ist der 2. Juni 1967. Ohnesorg hat gegen den Schah demonstriert, gegen den Staatsbesuch in West-Berlin. Jetzt steckt in seinem Kopf ein Projektil, Kaliber 7,65 mm. Eine Polizeikugel, die die Republik verändern wird. Weil sie die Studentenunruhen anheizt. Weil sie die 68er-Revolte auslöst, aber auch den Terror der Bewegung 2. Juni, der Roten Armee-Fraktion. Den Aufstand gegen einen Staat, der nicht nur in den Augen ihrer Sympathisanten an diesem Abend in Berlin zuerst geschossen hat. Der Mann neben Ohnesorg ist der Polizeieinsatzleiter Helmut Starke, der danach behaupten wird, er habe in diesem Moment nicht geahnt, dass ein Polizist geschossen und Ohnesorg getroffen hatte. Und den Schützen? Nein, den habe er nicht gesehen. Erst später auf der Straße, aber nicht hier, in diesem Hinterhof, in diesem Innenhof. Doch der Schütze war immer da, auf diesem Foto, zusammen mit Starke, Karl-Heinz Kuras, 39 damals, Kriminalobermeister. Das Halbgesicht ganz am Rand, das schnippelnde Finger, schonende Hände beseitigt haben. Jawohl, er wurde rausgeschnitten aus dem Foto. Gemacht hatte das Foto ein Polizeireporter der Berliner BZ aus dem Springer Verlag, Wolfgang Schöne, ein guter Freund von Kuras, außerdem ein guter Bekannter von Starke, der den Polizeireporter regelmäßig mit Tipps versorgte. Auch die Richter kannten dieses Foto nur ohne Kuras, die Richter, die ihn später zweimal freisprachen. Sehr interessant und allen zu empfehlen, die große Reportage, die der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche zum Thema Zeitgeschichte über diesen haarsträubenden Vorgang veröffentlicht. Toll recherchiert, ganz toll gemacht, man hat alle Fotos, die Fotos sind wirklich erschreckend, man sieht da wirklich ganz genau, was passiert ist, es gibt da nichts mehr zu beschönigen, der Schuss, Kuras Position, man sieht direkt, wie sie schlagen, wie sie prügeln und wie sie Menschen wirklich ermorden auf offener Straße und dann alle Beweise vertuschen, fälschen und verdrehen. Richter, die mitmachen, Journalisten, die mitmachen, es ist wirklich ein Musterbeispiel an faschistischer Verschwörungspolitik in einem damals sogenannten demokratischen Land, Bundesrepublik. Es war die letzte Chance, ein deutsches Rätsel zu lösen, sagt der Spiegel, warum Benno Ohnesorg sterben musste. Aus juristischer Sicht mögen die Ergebnisse eine Enttäuschung sein. Das Berliner Ermittlungsverfahren wurde im November eingestellt. Es reichte nicht aus für eine Anklage. Zu viele Zeugen sind tot, dement, können sich an nichts mehr erinnern, wollen es vielleicht auch nicht. Aber die Fotos und die Filmschnipsel, die sagen etwas anderes. Das heißt, nach 40 Jahren kann man juristisch niemanden mehr zur Verantwortung ziehen und nun wird alles veröffentlicht, kommt alles ans Tageslicht. Das passiert so oft in der Geschichte, sobald die Verantwortlichen tot sind. Hier in Spanien noch nicht. Die frankistischen Folterer und Mörder wurden niemals angeklagt, auch nach, wie viele Jahre sind das jetzt, nach der faschistischen Diktatur, auch schon fast 40 Jahre. 75 fuhr Franco zu seinem Chef Mephistopheles und seitdem ist wirklich kein einziger Prozess gegen keinen einzigen Mörder hier geführt worden. In Deutschland, wie gesagt, Kuras wurde zweimal freigesprochen und damit war der Fall erledigt. Heute, nach so vielen Jahren, kommt nun die ganze Wahrheit ans Tageslicht, belegt mit Fotos. Und was auch interessant ist, es gibt da auch schaurige Details aus dieser Reportage. Die Fotos kann ich hier natürlich nicht zeigen, aber ein schauriges Detail. Es geht um den Schädel von Benno Ohnesorg. Ähnlich wie der Schädel von, wie der Kopf, die Gehirnmasse von Kennedy beseitigt wurde. Kennedys Loch im Kopf wurde ja auch manipuliert. Noch in der Nacht wird Ohnesorg in der Mordnacht in der Klinik das Haar über der Einschussstelle wegrasiert, wird das Schädelstück mit dem Loch herausgebrochen mit einer Zange. Die Ärzte, glaubt der Reporter, der untersucht, könnten so versucht haben, das Projektil zu entfernen und den Hirndruck zu mindern. Doch, er wundert sich, um die Kugel herauszuholen, hätten sie den Schädel auf der anderen Seite öffnen müssen. Dass sie dort steckte, müssen die Röntgenbilder gezeigt haben. Oder ging es bei der Operation um etwas ganz anderes, Verschleierung etwa? Jawohl, das Schädelstück mit dem Einschussloch ist am nächsten Tag verschwunden. Die Haut über dem Loch zugenäht und im Totenschein steht, Tod durch Schädelverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung. Das, so sagt jetzt der Arzt, der den Schein ausstellte, dem Spiegel, habe er aber nicht aufgrund eigener Feststellungen, sondern auf Anweisung meines damaligen Chefs gemacht. Der Arzt, der diese Manipulation zu verantworten hat, hat also auf Befehl gehandelt. Sehr deutsch und sehr traditionell. Benno Ohnesorg. Eigentlich nichts Neues. Das Neue ist eben nur, dass der Polizist Kuras auf der Gehaltsliste der Stasi, der beziehungsweise des DDR-Geheimdienstes stand und deshalb jetzt mit Schimpf und Schande auch auf ihn eingedroschen werden darf. Hätte er für die saubere BRD das Gleiche gemacht, dann hätte man vielleicht niemals mehr von diesem Fall gehört. Eine ähnliche Geschichte gibt es aus Spanien. Das war allerdings etwas über 10 Jahre vor Ohnesorg, noch wo Franco noch gelebt hat. Da haben sie in Madrid einen jungen Studenten festgenommen, der Flugblätter verteilt hatte, und haben ihn dann irgendwo im Polizeigebäude eben verhört, gefoltert, und dann hat er sich aus dem 4. Stock aus dem Fenster geworfen. Das war die offizielle Version. Ja. Aber das kennt man ja aus anderen Situationen sehr öfter, sehr viel öfter, als dass jemand in so einer Situation aus dem Fenster springt, ist, dass er aus dem Fenster geworfen wird, und das hat sich dann hinterher auch rausgestellt, dass das auch so war. Warum? Man konnte dann später, sehr viel später beweisen, dass der im Schlüsselbein, glaube ich, eine Kugel stecken hatte. Also sie haben ihn zuerst auf ihn geschossen oder verletzt mindestens durch den Schuss, vielleicht war er nicht sofort tot, und haben ihn dann aus dem Fenster geworfen. Aber man konnte das nicht beweisen. Warum? Weil merkwürdigerweise bei der Leiche dann ein Stück aus dem Schlüsselbein rausgesägt wurde, wo die Kugel drin steckte. Vielleicht haben sich die Berliner da dran orientiert an dieser Geschichte. Ja, Verschleierung. Man denke auch an das Theaterstück von Dario Fo, Zufälliger Tod eines Anarchisten. Da geht es auch um so einen Fall von Mord auf einer Polizeiwache, wo ein junger Mann wirklich auch aus dem Fenster geworfen wurde. Dann kommt ein Freund dieses jungen Mannes als Untersuchungsrichter verkleidet und bringt die Wahrheit ans Licht. Tolles Theaterstück. Halbglanz, erlegte Frau. Themenwechsel. Es geht um Schlecker, jawohl, Anton Schlecker. Anton Schlecker, das ist ein ganz schlimmer bisher immer gewesen. Der setzt auf Dumpinglöhne und miese Arbeitsbedingungen. Mit diesen zwei, sagen wir mal, Strategien schuf er das größte deutsche Drogerieimperium, die größte deutsche Drogeriekette. Nun ist die Insolvenz seine letzte Chance, das Imperium zu retten. Kaum ein Unternehmer hat sich dabei so verhasst gemacht bei Angestellten, Kunden und Gewerkschaftern wie eben dieser Schlecker mit seiner fürchterlichen Politik. Kaum ein Unternehmen war je derart verrufen. Mit Dumpinglöhnen, wie gesagt, Schikanen und miesen Arbeitsbedingungen sorgte Schlecker regelmäßig für negative Schlagzeilen. Die tristen Verkaufsräume verschreckten die Kunden zusätzlich. Ich weiß nicht, wer mal bei Schlecker reingegangen ist, der weiß, wovon hier die Rede ist. Man bekommt direkt eine Depression und möchte wieder rausgehen und auf alles verzichten, was man da bisher kaufen wollte. Zuerst war der Ruf ruiniert, schließlich auch das ganze Unternehmen. Dass dieses Geschäftsmodell nun gescheitert ist, sagt der Spiegel, hat fast schon etwas Tröstliches. Es taugt nur noch als abschreckendes Beispiel aus einer anderen Ära. Bedauerlich allerdings, dass die Wende, die Schlecker einleitete, nicht früh und konsequenter durchgezogen wurde, denn nach Ansicht vieler Mitarbeiter befand sich der Arbeitgeber Schlecker inzwischen durchaus auf einem besseren Weg. Nun aber müssen leider Tausende um ihre Arbeitsplätze bangen. Mal gucken, was da passieren wird. Das Massenmedium. Dann etwas ganz Interessantes, der Trend, die Privatisierung des Krieges haben wir nun erlebt durch Cheney, Bush, Irakkrieg, Blackwater, private Söldner führen den Krieg zum großen Teil. Nun hat man auch den sogenannten Drogenkrieg in Lateinamerika privatisiert. Die US-Regierung überlässt zunehmend Söldnern und Sicherheitsfirmen die Drogenbekämpfung. Natürlich nicht im eigenen Land, sondern in fremden Ländern. Vergeben werden die Einsätze von einer Unterabteilung des Verteidigungs- bzw. US-Kriegsministeriums, dem, Zitat, Büro für Strategien zur Bekämpfung des Rauschgift-Terrorismus. Das nennt sich CNTPO. Dessen Etat beträgt 15 Milliarden US-Dollar, ein fetter Batzen. Aus ihm werden Aktionen in der ganzen Welt bezahlt, vor allem aber in Lateinamerika. Ein Tochterunternehmen der umstrittenen Sicherheitsfirma Academy, früher Blackwater, die haben sich schnell umgetauft nach den Mordaffären und den Massakern, die Blackwater-Söldner begangen haben, besonders im Irak, die auch im Irak aktiv war, zählt neben Rüstungsfirmen wie Lockheed Martin, Northrop, Grumman und Raytheon zu den größten Auftragnehmern. Die Privatfirmen vernichten unter anderem Menschen natürlich auch, aber auch Coca-Plantagen in Kolumbien. Auch in Mittelamerika hat Washington weitgehend den Krieg gegen die Drogen ausgelagert. Die Merida-Initiative, ein Programm zur Bekämpfung der Kartelle in Mexiko, Kostenumfang etwa 1 Milliarde US-Dollar, wird zum Teil aus Mitteln der CNTPO finanziert. Hintergrund der Auslagerung ist der schwindende politische Rückhalt für den Drogenkrieg. Der Regierung Obama werden Ausbildung und Einsatz eigener Leute zu gefährlich. Außerdem kann sich das Pentagon leichter der Verantwortung entziehen, wenn Söldner bei den heiklen Unternehmen ums Leben kommen und nicht Boys oder Jungs aus den USA. Noch ein paar Kurzmeldungen. Tokio. Mehrmals täglich kam das nukleare Notfallreaktionshauptquartier nach der Katastrophe im japanischen Fukushima zusammen. Was dort genau besprochen wurde, wird jedoch ungeklärt bleiben, denn Protokolle dieser Sitzungen gibt es nicht mehr. Und das sorgt in Japan für Verärgerung. Die sind nämlich auf wundersame Weise verschwunden. Man weiß also nicht, was die Notfallreaktion im Hauptquartier damals gesagt hat und besprochen hat. Dann geht es um das Feilchen, um den Schuldenerlass für Griechenland. Beim zähen Ringen darum, wie viele Schulden die privaten Gläubiger Griechenland erlassen, gibt es Fortschritte. Das teilt die Regierung in Athen mit. Der internationale Bankenverband bestätigt dies. Die Gespräche gehen am heutigen Samstag weiter. Dennoch wächst der Druck auf Eurostaaten und EZB, ebenfalls auf Geld zu verzichten. Man soll also jetzt den Griechen das Geld erlassen, die Schulden erlassen. In Portugal sieht's auch nicht gut aus. Sparen, sparen, das müssen die Portugiesen, aber bei steigenden Kosten. Das heißt, man nimmt ihnen die Löhne weg und erhöht ihnen die Preise für ihre Grundnahrungsmittel und ihren Lebenserhalt. Neben Griechenland ist Portugal eines der Sorgenkinder der Eurozone, das wissen wir mittlerweile. Doch obwohl die Regierung beherzt Reformen anpackt, so nennen die das, das heißt Kürzungen, bleibt Portugal in der Krise. Die Regierung spare das Land kaputt, meinen viele in der Bevölkerung. Die Löhne sind niedrig, die Lebenshaltungskosten steigen immer weiter. Dass da das falsche Rezept angewendet wurde, dass da die falschen Leute sitzen und dass da inkompetente, unfähige Plünderer am Werk sind, diese Frage bzw. dieser Gedanke wird eigentlich nicht geäußert. Zumindest nicht offiziell. Dann, Spanair stellt den Flugbetrieb ein. Die spanische Fluggesellschaft Spanair stellte wegen finanzieller Probleme, so heißt es, den Flugverkehr ein. Seit gestern Abend sind alle Flüge gestrichen. Etwa 22.000 Passagiere sollen betroffen sein. Die Regionalregierung Kataloniens als Hauptanteilseigner hatte zuvor die Zahlungen eingestellt. Die können also nicht wirtschaften, nicht mit Geld umgehen, weil eine Fluggesellschaft wirft doch Gewinne ab. Die können doch nicht erzählen, dass diese Fluggesellschaft keine Gewinne gemacht hat. Wenn man sich einfach nur die Touristen anguckt, die hier durchgeschleust werden, das lohnt sich doch, oder Werner? Hast du dazu was zu sagen? Ja, ja, eigentlich ist das die Absicht jedes Unternehmers oder jeder Firma, Gewinne zu machen. Nur in letzter Zeit hat es nicht mehr so funktioniert. Im Jahr 2009 haben sie Verluste gemacht, 186 Millionen. Dann im Jahr 2010 115 Millionen. Und jetzt, um aus dem Schlamassel rauszukommen, hat man dann natürlich wieder Kapital gesucht, ja. Und zuerst hat es so ausgesehen, als ob die Qatar Airlines da einsteigen würden. Aber das wollen sie jetzt nicht mehr. Also blieb nichts mehr anderes übrig, als die Pleite anzumelden. Und eigentlich existiert Spanair als diese Gesellschaft, die kommen von dieser ursprünglich von dieser skandinavischen Linie SAS, aber dann im Jahr 2009 hat sich dann eine Gruppe von katalanischen Unternehmern dann hat die Zügel in die Hand genommen, ja, und wird eben, das fand natürlich die katalanische Landesregierung sehr gut, die haben dann eben die Sache gestützt von Anfang an. Und ich glaube, heute die Generalitat kontrolliert 50 oder mehr Prozent der Aktien. Ja, und übrigens der Aufsichtsratsvorsitzende, ein gewisser Ferran Soriano und sein Vize, die haben dann auch 450.000 Euro Jahresgehalt, ne? Das ist ja auch, muss natürlich auch mitfinanziert werden, ne? Und gut, und dieser Typ, der sagt dann noch, Spanair hat niemals Subventionen bekommen. Es gab nur Investitionen. Also wenn die katalanische, wenn die Generalitat da Aktien kauft, dann sind das keine Subventionen, sondern Investition. Ne? Ja, so ist es dann halt. Ne? Entweder kauft man Aktien bei einem Projekt, das dann pleite geht, und dann, wenn das weg ist, wenn man das Geld dafür ausgibt, dann muss man halt Krankenhäuser schließen oder Personal reduzieren und die Leute auf die Straße setzen, die Gehälter kürzen. So funktioniert es halt. Noch ein paar Kurzmeldungen zum Schluss schon unseres Nachrichtenblocks. Moskau, Russland lehnt den neuen UN-Resolutionsentwurf zur Gewalt in Syrien als inakzeptabel ab. Der Text war von arabischen und europäischen Ländern erarbeitet worden und fordert den Rücktritt von Präsident Assad. Dieser lässt offenbar weiter massiv gegen die Opposition vorgehen. Naja, wenn die Opposition aus bewaffneten Elementen besteht, die schießen und angreifen, welche Regierung würde das nicht tun? Aber es scheint nicht zu klappen, den Fall Libyen zu wiederholen. Das heißt, mit NATO-Bombardements die Regierung wegzubomben und dann das Land zu übernehmen. Eine Nachricht aus dem Senegal. Der Sänger Youssouf N'Dour darf nicht zur Präsidentenwahl antreten. Vor einem Monat gelangte Senegal in die Schlagzeilen. Der international bekannte Sänger N'Dour erklärte, bei den Präsidentschaftswahlen antreten zu wollen. Doch nun verweigert ihm das Verfassungsgericht dieses Landes die Kandidatur. Amtsinhaber Wade darf dagegen antreten, was zu schweren Protesten in Senegal führte. Und vielleicht noch ein kleiner Rückblick zum 10. Todestag von Astrid Lindgren. Sie machte Kindern die Welt, wie sie ihnen gefällt. Pippi Langstrumpf, Michael aus Löhneberger oder Carlsson vom Dach. Alle diese Helden erweckte sie zum Leben. Astrid Lindgren. Heute vor 10 Jahren ist die schwedische Kinderbuchautorin gestorben. Doch vergessen hat sie vor allem in ihrem Heimatland niemand. Hey Pippi Langstrumpf. Und das war der Katastrophenblock. Jo. Ich will mit mir in den Urlaub fahren. Ich hol mich ab vor meiner Tür. Will ungestört an meiner Seite sein. Nur mit mir. Lad mich auch gern mal ins Kino ein. Ich koch für mich und schenk mir was. Lies mir was vor und bleib mit mir allein, nur so zum Spaß. Ich bin total in mich verliebt. Ich bin so froh, dass es mich gibt. Und nur bei mir bin ich schön. Ich will mich um mich selber drehen. Niemand kann mich wie ich verstehen. Ich lebe in mir in trauter Einsamkeit und lass die anderen für mich stehen. Für mich ist mir kein Weg zu weit. Ich will mit mir gehen. Fehl mir schnell, versteh mich gut, find mich in Ordnung so. Ich lasse mich nie wieder los, mach mich froh. Ich bin total in mich verliebt. Keiner liebt mich so wie ich. Ich bin so froh, dass es mich keiner gibt. Keiner liebt mich. Und lass mich nicht im Stich und bin mein Sommer. Nehm mich mit, wohin ich gehe und lass mich. mich nicht. Im Regen stehen, geh mit mir durch. Mit dick und dünn, jeden Tag aufs Neue, freu ich mich auf mich. Ich bin total in mich verknallt. Ich bin so froh, dass es mich gibt. Keiner liebt mich, der keiner nur mir. So bin ich schön. Ich will mich um mich selber. Keiner liebt mich, der kann mich nicht verstehen. Keiner liebt mich so wie ich. Lasse mir's mir schlechter gehen. Keiner liebt mich, der keiner kann so mich wie ich. Ich lob, mich in den Höchsten. Keiner liebt mich, der kann es schon, dass sie mich ganz ruhig vergeben. Keiner liebt mich, so wie ich. Und will mich mit der Sonne entgehen. Keiner liebt mich, der keiner liebt mich so. Estem escoltant Mimans Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Was ihr da hört, das sind natürlich, ihr erkennt sie alle, die einstürzenden Neubauten. Auf dem Plattenteller und auf dem Plattentisch von Niemandsland liegt das Album Strategies Against Architecture Römisch 4. Das ist eine Rekompilation von wichtigen und interessanten Liedern von 2002 bis 2010 der einstürzenden Neubauten. Wie alle wisst, die deutsche experimentelle Band Industrierock wird auch oft genannt, oder Post-Industrial oder auch Neue Deutsche Welle, wenn man Genres sucht, um sie irgendwie zu klassifizieren. Sie sind aber nicht so leicht zu packen. Die Band wurde natürlich gegründet von Blixer Bargeld, bürgerlich Christian Emmerich, N.U. Unruh, bürgerlich Andrew Tschudi und Gudrun Gut, das heißt Beate Bartel. Am 1. April 1980 wurde die Band als Zufallsprodukt gegründet. Blixer Bargeld wurde gefragt, ob er nicht im Berliner Moon Club spielen wolle, wobei er nach eigener Aussage einfach ein paar Freunde anrief. Dieses Konzert und erste Aufnahmen der Band wurden noch mit normalem Instrumentarium gespielt. Ein finanzieller Notstand brachte Andrew Unruh dazu, sein Schlagzeug verkaufen zu müssen, woraufhin die Band zumeist ein Instrumentarium aus Schrott und Alltagsgegenständen benutzte, mit denen sie eine apokalyptische Sicht der Welt inszenierte. Wie gesagt, stilistisch war die Band immer schwer zuzuordnen, wurden in der Anfangszeit die Grenzen zwischen Musik und Geräusch ausgelotet, so sind die Werke heute zumeist melodiöser, wenn auch nicht minder abstrakt und episch. Stark beeinflusst wurden in ihren Anfangsjahren Depeche Mode von dem Sound der Neubauten, als sie in den Berliner Hansa-Tonstudios aufnahmen. Der Name der Band wurde gewählt, bevor das Dach der Berliner Kongresshalle einstürzte. Durch den Einsturz dieses deutsch-amerikanischen Symbols im Jahr 1980 erhielt der Name der Band plötzlich eine unglaubliche aktuelle Dimension. Die Gruppe entfernte sich nach ersten Erfolgen ab Mitte der 1980er Jahre zunehmend aus der Punk- bzw. Post-Industrial-Bewegung und arbeitete vermehrt an Theaterprojekten, zum Beispiel mit Peter Zadek. 1986 im Hamburger Schauspielhaus, 1990 für die Hamlet-Maschine des Dramatikers Heiner Müller und 1994 für den Faust von Werner Schwab, sowie 2000 am Schauspielhaus Bochum für John Gabriel Borgmann von Henrik Ibsen in der Regie von Leander Hausmann. Im Jahr 2002 begannen die einstürzenden Neubauten ihre Arbeit zu einem neuen Album ohne den Rückhalt einer Plattenfirma, da das Label Mute an EMI verkauft wurde. EMI wiederum setzte den Vertrag mit den Neubauten nicht fort. Für die neue Platte vertraut die Band stattdessen mit ihrem Internetprojekt auf eine Art Straßenkünstlerschema. Über 2000 Fans, auch Supporter genannt, haben sich auf ihrer Webseite eingetragen und die Produktion des neuen Albums unterstützt, indem sie $35 überwiesen, wofür sie später eine CD erhielten, das Supporters Album -1. Daneben erhielten sie die Möglichkeit, via Internet die Band bei den Proben zu beobachten und über Chat direkt Fragen und Vorschläge an die Band zu richten. Bis kein Tropfen Gewissheit mehr übrig war. Nicht, dass in meiner Erinnerung irgendetwas fehlt, bis mir auffällt, dass da eine Lücke klafft zwischen meinen nächtlichen Exerzitien. Phase 2 des Supporters-Projekt lief Ende 2003 an und wurde im September 2005 abgeschlossen. Dieses Mal gab es kein öffentlich erhältliches Album. Das Ergebnis dieser Phase wurde Grundstück betitelt und sorgte somit für etwas Verwirrung, da es bereits auf Perpetuum Mobile ein Lied gab, das den gleichen Namen trug. Auch enthielt die CD eine Neuaufnahme des 1983er EN-Klassikers Neun Arme in einem Medley mit dem neuen Song Die Nacht. Der große Treibstoff zur Phase 3 wurde nach sechsmonatiger Supporter-Projektpause am 10. Februar 2006 ins Leben gerufen. Geplant war, wieder eine CD und DVD zu produzieren. Ein exklusives Album für die Unterstützer, welches die Luxusvariante des öffentlichen Albums im Eigenvertrieb darstellen, sowie 4 zusätzliche Songs, also ca. 19 Minuten, zusätzliche Spielzeit enthält. Die DVD soll die Entstehung des Albums dokumentieren. Jeden Monat erschien jeweils ein Jewel, ein frisch aufgenommener Track zum Download. Diese 15 Stücke ergaben am Ende ein zusätzliches Album, welches unter dem Namen Jewels 2008 erschienen ist. 2006 nun veröffentlichte Danielle de Picciotto, Ehefrau von Alexander Hacke, die DVD Einstürzende Neubauten on Tour with Neubauten.org. In der internationale Supporter von Neubauten.org in ausführlichen Interviews das Projekt beschreiben. Legen. Am 19. Oktober 2007 wurde das aktuelle öffentliche Album Alles wieder offen veröffentlicht, welches eine kürzere Version des Albums für die Unterstützer mit 53 Minuten Spiellänge ist und eine etwas andere Antwort bekam. Die genaue Titelliste, Spielzeit und Informationen sowie eine Hörprobe des Songs Weil, Weil, Weil sind in der speziell angelegten Seite alleswiederoffen.com zu finden. Porträt mit Kater. Porträt. Ich reckte meinen Hals, streckte meinen Kopf in den reißenden Strom der Gedankenstrom, schnellen unter Strom, Land unter den festen Tatsachen, Annahmen und Spekulationen. Ich spitzte meine Ohren, just to hear, denn there was nothing here to hear, nichts als ein Rauschen, und das nicht mal weiß. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich gestern an der Stelle noch wusste. Wurzel des Geräuschs. Ich wollte am Ende die Bilder und alles andere abbrechen. Aber darüber war ich wohl schon lange, lange, lange hinaus. Lotto. Selbstporträt mit Kater. Alles Leben ist ein Tanz. In meinem Schädel wird heute heftig ein Charleston getanzt. Ich habe Teil an dem einen, dem einen großen Kopfschmerz. Der Kosmos ist ein Kopfschmerz und ich nehme teil. Selbstporträt mit Kater. Was ich sehe am Morgen hat wenig mit mir zu tun. Mich ziert ein schwarzer Strich auf meinen Lippen und der spricht Bände. Fuselöle, Aldehyde, Restalkohol. Ich glaube, ich rufe den chinesischen Arzt gegenüber an. Der soll meine Leber schröpfen oder so. Ich bin gehüllt in ein höchst fragiles Nervenkostüm. In ein höchst fragiles, noch dazu transparentes Nervenkostüm. Doris Day. Selbstporträt mit Kater. Astronomen haben den Schnaps im Weltall entdeckt. Irgendwer, er oder sie, haben ihn hinter intergalaktischen Wolken versteckt. Wahrscheinlich zur Sicherheit von schöpferischer Hand markiert, damit die Weltraumpflegerin sich nicht selbstständig daran delegiert. Für mich reißen irgendwann die Wolken auf und die schönen Frauen, die dahinter warten, füttern mich mit wahrhaftigen Würfeln, tränken mich endlich mit der Essenz ihrer himmlischen Erscheinung, bis alles um mich herum rubinrot leuchtet. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Ich treibe Inzest mit den Sternen. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. Life on other planets is difficult. So difficult. Einstürzen der Neubauten im Niemandsland. Meine Damen und Herren, es ist mittlerweile fast schon 11:45. Wir haben noch eine gute Viertelstunde Sendezeit. Wir wollen noch einmal aufrufen zur Demonstration heute Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona um 17 Uhr. Treffpunkt ist, glaube ich, die Plaza Catalunya. Ecke, glaube ich, Ronda San Pedro oder irgendwas. Also zumindest da am Corte Inglés die Ecke, oder? Weil es halt sehr viele Gruppen gibt, die dazu aufgerufen haben. Also jeder verabredet sich an einer anderen Ecke und ab 5 Uhr. Protestiert und demonstriert wird gegen die brutale Kürzungspolitik der herrschenden Kaste, die versucht, immer tiefer und immer brutaler vorzugehen und den Leuten immer mehr Geld wegzunehmen. Und das Geld auch immer weiter verschwendet, verprasst und verschleudert. Wenn mit dem Geld noch etwas Gutes geschehen würde, man würde sagen, ja gut, sie machen etwas. Aber wie wir vorhin in dem Lied von Stoppock eingangs gehört haben, wenn ich Politiker wäre, dann arbeitete ich für ein besseres Gebäude. Und das tun sie eben nicht. Sie arbeiten weiter an der Zerstörung dieser Zivilisation. Das ist das Problem. Und wir sprechen nicht nur von Politik, wir sprechen direkt schon von Zivilisation. Weil nichts anderes ist es, wenn man den Kindern die Schulen und den Kranken das Krankenhaus wegnimmt. Dann ist das die Zerstörung eines Zivilisationsmodells. Und dieser Zerstörung muss Einhalt geboten werden. Also nicht nur die Neubauten stürzen ein, sondern auch die Altbauten. Damit kann man rechnen. Unser Chef hier, der neue Rajoy, der wurde ja jetzt zur Berichterstattung nach Berlin bestellt, ne? Zu Angela. Und sie hat ihm dann auf die Schulter geklopft, Musterknabe, gut gemacht, du bist auf dem richtigen Weg und ausdrücklich hat sie nochmal erwähnt, diese Reforma Laboral, also diese neue Arbeitsgesetzgebung, wo dann halt die Arbeitsbedingungen noch weiter verschlechtert werden können, noch mehr Prekarität, noch mehr Minijobs und Zeitverträge und Defizit, das ist jetzt das Allerneueste, also ist ja Mode geworden, Defizit muss man unbedingt reduzieren, hieß es seither, ja. Und was jetzt beschlossen wurde, ist Defizit Zero, ne? Also wo auch diese PP hier, die ja letztes Jahr noch zusammen mit der Sozialistischen Partei ausgemauschelt hatte, dass zum Beispiel die Rathäuser, die Munizipien bis zu 0,4% Defizit haben dürfen in Zukunft und die Autonomien, die Landesregierung 1,4 und der Zentralstaat 2,6, ne? Und auch das haben sie jetzt noch eliminiert, noch mehr runter auf null. Defizit null. Ja, und was das heißt natürlich für die Zukunft, kann man sich leicht ausrechnen. Zum anderen Pol genauso weit entfernt. Sozusagen äquatorial. Und gäbe es eine Öffnung an einem oder anderen Pol, sozusagen Hohlwelttheorie bestätigt. Ich bin sicher, es ist keine utopische Gesellschaft, die im Innern haust. Eher eine Gemeinschaft verlorener Träume und verlorener Gegenstände. Die dort unten im Innern ruhig ihre Kreisbahn ziehen. An einem herausragenden Gipfel, dem Überrest. Überrest. Und ich kann mich über den Kraterrand lehnen und ins Innere starren, die Schlittenhunde hinter mir. Sagen, I know you, you've been stolen out of the Bent bus in Copenhagen, 1987. And I know you. You're that suitcase that never arrived. And also, you're that dream that I used to have when I was about 15. Fancy to see you again. And you, you're that reoccurring nightmare. I haven't killed anyone, not my neighbor, and not anyone in the bed. I get away. To befriend them? Is it possible to deny them? I wish I would be there. Let's face it, I have arrived. My suitcase has not arrived. Zwischen den zwei Hälften der Verdunkelung strömt das Tageslicht ins Zimmer. Mit Vehemenz, als hätte es 100 Jahre Philosophie in Göttingen studiert. Es wird mich früher oder später in die Tatsachen verwickeln, die diese Zeitzone so mit sich bringt. Avantgarde Rock vom Feinsten, einstürzende Neubauten. Wir können das Album natürlich nur zu einem kleinen Bruchteil vorstellen. Es sind zum Teil sehr lange Stücke da drauf. 8-9 Minuten Stücke. Das Album besteht aus zwei CDs. Strategies Against Architecture Nummer 4. Wie gesagt, ein experimentelles Album zusammengestellt und wieder aufgenommen. Stücke für die Supporters und Stücke und ein Album, das die Neubauten selber veröffentlichen. Kein Plattenkonzern steht hinter ihnen. Die CD1 hat 14 Stücke, Perpetuum Mobile natürlich, das schon sehr bekannte Lied, aber nicht die lange Version, sondern die Single Version. Dann Lieder wie Insomnia, Floor Piece, Grundstück, Waiting for the Call und Palast der Republik. Auf der zweiten CD 12 Stücke, ein ganz langes Stück, Musterhausausstellung, Anarchitektur und Weingeister. Tohu Wabu, ein 15-Minuten-Stück. Dann, wie vorhin gehört, Weil, Sendezeichen Phase 3. Die Neubauten nennen das auch Phase 3. Das heißt, ihre ganze Musik, ihr Künstlerprojekt ist in eine neue Phase getreten und, wie wir hier hören, was dabei rausgekommen ist, ist einfach spektakulär. Es lohnt sich sowohl die Musik zu genießen, beziehungsweise diesen unverwechselbaren Neubauten-Sound, oft kopiert, nie erreicht, und auch die Lyrik von Herrn Blixer Bargeld. Nicht zu verachten. Toll, tolles Album. Werner, wir müssen gleich raus. Die Kollegen hier scharren schon mit den Hufen. Eine Schlussbetrachtung vielleicht. Nichts Großes, aber... Bonno, wir könnten noch was für nächste Woche ankündigen an Aktivitäten. Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es nochmal eine andere Art von Protest, und zwar eine Protestaktion koordiniert von verschiedenen Gruppen auch gegen die Erhöhung der Tarife beim Nahverkehr hier, Metro, Bus und so weiter. Und zwar am nächsten Mittwoch um 19 Uhr Nachmittag an der U-Bahn-Station Plaza Catalunya auch, und zwar Accesso Renfe an diesem Eingang. Die Protestaktion steht unter dem Titel Yo no pago, ich zahle nicht. Ne? Das wird auch simultan durchgeführt in Madrid, in Bilbao, in Sevilla. Nächsten Mittwoch am Plaza Catalunya, 19 Uhr. Dann am nächsten Tag, am Donnerstag, 2. Februar, gibt es den neuen Bonus, so ganz neu ist er wohl nicht, aus dem Jahr 2008, von einem Film von Caroline Link, Im Winter ein Jahr. Also der Caroline Link ist eigentlich bekannt von ihrem Film, wo sie einen Oscar bekommen hat, Nirgendwo in Afrika. Und das Goethe-Institut, zusammen mit anderen, stellt jetzt Filme vor, aktuelle Filme, die man seither bis jetzt noch nicht in Spanien sehen konnte. Im Winter ein Jahr, und das wird gezeigt, dieser Film, gratis natürlich, umsonst, sehr wichtig, im Ateneo Barcelonés am nächsten Donnerstag, 2. Februar, und zwar zweimal um 17 Uhr und dann nochmal um 19 Uhr. Das ist in der Canuda Nummer 6. Gratis, Deutsch mit spanischen Untertiteln. Und hier steht noch was zum Inhalt. Die Familiendrama, also die Innenarchitektin Eliane Richter beauftragt den Künstler Max Hollander, ein Doppelporträt ihrer Kinder Lilly und Alexander zu malen. Lilly sperrt sich gegen dieses für sie schmerzliche Vorhaben, denn ihr Bruder hat sich vor fast einem Jahr das Leben genommen. Nächsten Donnerstag. Was soll man von einer Band halten, deren größter Hit heißt Ich will nicht nach Berlin? Okay, dann bleibt doch einfach, wo ihr herkommt, in Chemnitz, vormals Karl-Marx-Stadt. Das wäre aber schade, denn Kraftklub, so heißt die Band aus Sachsen, machen richtig gute Musik mit wunderbar ironischen Texten. Zu hören jetzt auf ihrem Debütalbum, und das heißt Mit K. Dem Song zum Trotz, die Band Kraftklub ist wieder einmal in Berlin. Die Fünf verbindet mit Berlin eine Hassliebe. Zwar leben die meisten ihrer Freunde mittlerweile in der Hauptstadt, aber der Berlin-Hype, dieses größer, besser, schneller, geht den Chemnitzern auf die Nerven. Wenn man in so einer kleinen Stadt lebt wie Chemnitz, dann ist es halt viel schneller so, wenn du so ein Aufschneider bist oder so jemand, der gerne viel erzählt von Sachen, die halt noch nicht so richtig stehen, dann fliegst du damit unweigerlich irgendwann auf die Schnauze, dass du halt einfach ausgelacht wirst, ganz hart so. Und hier schien es so plötzlich total normal zu sein, dass jeder von irgendwelchen ungelegten Eiern gesprochen hat. Das war für uns ganz ungewohnt. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Stattdessen spielt Kraftklub in ihren Songs mit den Klischees, die einem so einfallen, wenn man Chemnitz hört. Liebevoll ironisch demonstrieren sie Heimatverbundenheit. Wenn wir früher im Urlaub waren, haben die Westi-Kinder uns immer irgendwie abgestempelt, weil wir ja Tür-Ossis waren. Und dadurch entwickelt sich natürlich dann so eine Trotzhaltung, dass man halt irgendwie gerade nicht nach Berlin zieht, sondern sagt, ja, wir bleiben da, wo wir sind, wir fühlen uns dort wohl, drauf geschissen. Die Anfang 20-Jährigen gehen selbstbewusst mit ihren Ansichten um. Auch das erklären sie mit ihrer Herkunft. Während Jugendliche im Westen überlegen, welchen Pulli sie sich kaufen, entscheiden Gleichaltrige aus Chemnitz, ob sie rechts oder links sein wollen. Es ist relativ früh klar in der Kindheit, für was man sich entscheidet. Das muss man sich auch entscheiden in Ostdeutschland, bewusst, dass man halt rechts oder links ist. Und wir haben diese Entscheidung getroffen, da waren wir, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11 Jahre alt. Und dann waren wir halt links und dann war halt kein Nazi. Ich bin 20 einer ganzen Generation, geht es ähnlich. Bonusgruppen, Sex, alles schon mal da gewesen. Sie singen vom Gefühl der Haltlosigkeit, der Suche nach Orientierung. Ohne erhobenen Zeigefinger. Einfach, weil sie selbst erleben, wovon ihre Songs handeln. Wir sind geboren im falschen Jahrzehnt. Und wir sitzen am Feuer, hören zu, was die Dinos erzählen. Ihre Musik nehmen sie ernst, sich selbst zum Glück noch nicht. Die fünf spielen mit ihrem Image, erfinden schon mal eine Geschichte, wie zum Beispiel die über ihre Gründung. Sie wollen sich im Fitnessstudio kennengelernt haben oder bei der Bundeswehr. Trotz aller Banalität, dass wir halt nur Popmusik machen, sind wir trotzdem Künstler, auch so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Aber das finde ich sehr schön, dass der beste Ort zum Lügen ist in der Presse und in den Medien. Und unsere wahre Entstehungsgeschichte ist einfach so langweilig, dass wir die einfach nicht erzählen wollen. Egal, woher Sie sich nun kennen, Kraftklub wissen, wie man von sich reden macht. Bei Ihnen ist vieles noch wahre Haltung, manches nur bloße Pose. Aber vor allem spielen Sie gute Musik. Ja, dieses kleine Porträt zum Schluss unserer Sendung verdanken wir der ARD Kraftklub, eine Band aus Karl-Marx-Stadt. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag auf der Demo. Sicher. Ganz bestimmt. Ciao, tschüss allen Hörerinnen und Hörern. Die heutige Sendung wird nächste Woche zweimal wiederholt. Einmal donnerstags nachts und einmal freitags nachmittags. Und ab Montag, Dienstag etwa im Podcast im Internet zum Runterladen. Tschüss, adeo, yo, agur. Stehst du gut mit dem Chef? Ja, dann wechselt der Chef. Das ist Murphys Gesetz. Will ich dich hier nicht sehen? Ja, dann rat mal, wen ich treff. Das ist Murphys Gesetz. Wenn du frei hast, fällt der Regen. Die andere Schlange kommt stets zügiger voran. Denn es geht alles schief, was nur kann. Das ist Murphys Gesetz. Sucht, ist es nie, wo man sucht, das ist Murphys Gesetz. Kurz nach der Garantie geht der Motor zu Bruch, das ist Murphys Gesetz. Gute Freunde kommen und gehen, doch die Feinde um dich rum sammeln sich an. Denn es geht alles schief, was nur kann, das ist Murphys Gesetz.